Ich habe in München, in Münster und in Berlin studiert. Jeder dieser Studienorte prägte meine Erfahrungen mit der Soziologie und meine Erwartungen an die Soziologie. In München geriet ich anfangs der 60er Jahre in die Schwabinger Krawalle. Wochenlange Spaßfestivals und Äußerungen eines milden, durch den heißen Sommer auf die Nachtzeit beschränkten Studentenaufruhrs. Der Münchner Ordinarius für Soziologie, Emmerich Francis, nutzte die Gelegenheit, änderte blitzschnell seinen Vorlesungszyklus und trug über Massensoziologie und revolutionäre Bewegungen vor. Übermüdet saßen wir in seiner Vorlesung und weigerten uns mitzuschreiben. Wir brauchten keine Soziologie, um etwas über eine soziale Bewegung zu erfahren, deren Urheber wir schließlich selber waren. Nach 5 Semestern München wechselte ich nach Münster. Hier, wo nachts die Schritte auf dem Pflaster widerhallten, wenn man das Kino oder die Kneipe verließ, in der Stadt der Wiedertäufer und des Westfälischen Friedens, sollte ich die Obrigkeit kennenlernen. Als Mitherausgeber des Semesterspiegel, der Münsteraner Studentenzeitschrift, weigerte ich mich, der ermittelnden Justiz die Identität eines Studenten preiszugeben, der als Anonymous in einem zugegebenermaßen miserablen Gedicht die Flagge der Bundesrepublik verunglimpft hatte. Nicht zuletzt auf Betreiben des Münsteraner Bistums wurde ich mit dem Chefredakteur und einem Mitherausgeber der Zeitschrift vor Gericht gestellt und zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Das hieß Zwangsexmatrikulation. Glücklicherweise sah in der zweiten Instanz der vorsitzende Richter die Absurdität dieses Strafmaßes ein und kassierte das Urteil unter einem formalen Vorwand. Die Verurteilung hatte eines der ersten Sit-ins an einer deutschen Universität ausgelöst. Auf Berlin und das Jahr 1968 war ich gut vorbereitet. Groß war damals die revolutionäre Begeisterung, als Herbert Marcuse den amerikanischen Imperialismus anprangerte und damit 4000 Studenten zu Begeisterungsstürmen hinriss. Im hellen und großzügigen Auditorium Maximum der Freien Universität Berlin, das als amerikanische Spende aus Mitteln der Ford Foundation errichtet worden war. Es hätte uns nicht überrascht, wenn am Tage darauf die Revolution tatsächlich ausgebrochen wäre. Welche Revolution? Im Gegensatz zu den Profis, das heißt den Mitgliedern des SDS oder einer der vielen K-Gruppen, die sich auf dem Campus einen wilden Kampf um die Anerkennung ihrer Parteinamen lieferten, verfügten wir, das heißt die meisten Studenten und Assistenten der Soziologie, über keinerlei politisches Programm. Wir fühlten uns vor allem nach der Erschießung Benno Ohnesorgs zu prinzipieller Aufmüpfigkeit und entschiedener Kapitalismuskritik motiviert. Wie konnte man kein Sozialist sein? Ein Problem bestand freilich darin, dass es sich bei diesem Sozialismus der nicht arbeitenden Klasse um eine Massenbewegung von Individuen und Kleinstgruppen handelte. In den meisten der kommunistischen Parteien, die sich in der Universität tummelten, gehörte die Mehrzahl der einfachen Parteimitglieder notgedrungen auch dem Zentralkomitee an. Der Wunsch nach sofortiger Weltveränderung beherrschte die Debatten und zugleich ergaben sich diesseits der Utopie unerhörte Chancen zur Veränderung der Universität. Ich schloss mich einer Gruppe an, die die Wahl eines Assistentenkollegen Rolf Kreibich zum Präsidenten der Universität betrieb. In Hamburg hatte Peter Fischer-Appelt gerade dafür ein Beispiel gesetzt. Kreibich wurde tatsächlich gewählt und einer meiner Freunde, der gerade sein Studium der Volkswirtschaft beendet hatte, wurde Kanzler der Universität. Meine Damen und Herren, Sie regen sich bei diesen Bemerkungen kaum. Ich habe diesen Vortrag ursprünglich auf Englisch in anderer Form etwas in Princeton vorgetragen. An dieser Stelle wollte des Lachens kein Ende nehmen. Diese beiden Berufungen gehörten zweifellos zu den größten praktischen Erfolgen der Studentenrevolte in Berlin. Die meisten der daran Beteiligten waren Sozialwissenschaftler und sahen es als selbstverständlich an, aufgrund ihrer professionellen Kompetenz den sozialen Wandel persönlich beschleunigen zu können. Das Fach Soziologie wurde als Herrschaftsdisziplin verteufelt und zugleich wurde soziologisches Wissen genutzt, um die Herrschaftsstrukturen, zumindest die der Universität, zu verändern. Was lange Zeit an der Jahrhundertwende und nicht zuletzt in Deutschland der 20er Jahre ein Makel der Soziologie gewesen war, wurde nun, jedenfalls in meinem unmittelbaren Umkreis, zu ihrem Ehrenzeichen, die Gleichsetzung von Soziologie und Sozialismus. Auf meinen Bücherregalen stecken die meisten Merkzettel immer noch in den dicken Bänden von Marx und Engels. Natürlich sprachen wir nur von den blauen Bänden, weil blau die Farbe der gesammelten Werke von Marx und Engels war, die vom Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED wie am Fließband produziert wurden. In der Regel zitierten wir nur die Bandzahlen, Die Mitzwanziger, also die Bände 23 bis 25, waren jedem bekannt, weil sie das Kapital enthielten. Band 3 war noch beliebter. Hier fand sich neben den Thesen über Feuerbach die deutsche Ideologie, eine Polemik, die vergnüglich zu lesen war und uns die Pointen im alltäglichen Streit um das rechte, das heißt das linke Bewusstsein lieferte. Aber nur der wahre Aficionado wusste, wo sich die Schriften von Marx und Engels über den Krieg in Italien und Ungarn befinden, in Band 6. Damals war der Marxismus eine ernsthafte und eine ausgesprochen spielerische Angelegenheit zugleich. War dies nicht die Zeit, in der Rätselsendungen im deutschen Fernsehen die höchsten Einschaltquoten erzielten? Der akademische Marxismus war auch Bestandteil einer allgemeinen Quizkultur. Wo erwähnt Marx zum ersten Mal die Extra-Ausschüttungen und Dividendenerhöhungen der Bank von England, wie sie 1817 vor dem Lords Committee genannt wurden? Im dritten Band des Kapital, Kapitel 33, Seite 560, Fußnote 1, wo denn sonst? In Deutschland behielten die Gesellschaftswissenschaften noch für längere Zeit einen eher provinziellen Charakter, trotz aller Versuche, mit den Entwicklungen des Faches in den USA up-to-date zu bleiben. Als Studenten fiel es uns ursprünglich schwer nachzuvollziehen, was es mit der amerikanischen Soziologie eigentlich auf sich hatte. Als Studienanfänger hatte ich Lektürekurse zu Max Weber und Georg Simmel besucht und hatte natürlich Talcott Parsons lesen müssen, ziemlich viel Parsons sogar. Als man uns mitteilte, der Verfasser der Structure of Social Action werde auf Einladung des Soziologischen Instituts nach München kommen, waren wir pflichtgemäß begeistert. Er kam und er sprach und wir verstanden kein Wort. Der Witz machte die Runde, dass einer unserer Professoren sich über das schlechte Englisch von Parsons beklagt habe, woraufhin ihm bedeutet wurde, natürlich habe Talcott Parsons, der ja Max Weber übersetzt hatte, schon aus Höflichkeit gegenüber seinen Münchner Gastgebern Deutsch gesprochen. Es ging aber nicht nur um Sprachprobleme. Im englischen Cambridge hatten Soziologen schon früher Talcott Parsons eingeladen, um die Universität von der Notwendigkeit zu überzeugen, das Fach Soziologie in den Lehrplan aufzunehmen. Parsons kam und sprach, und die Soziologie blieb noch länger vor den Toren der vornehmen Colleges. Es muss 1964 gewesen sein, als Parsons München besuchte, im gleichen Jahr, als der berühmte Heidelberger Soziologentag Max Weber als den Klassiker nicht nur der deutschen Soziologie wiederentdeckte. Es handelte sich um eine Wiederentdeckung auf Umwegen, denn es waren vor allem drei auswärtige Redner, die dafür verantwortlich zeichneten. Herbert Marcuse, der Immigrant, der unterdessen amerikanischer Staatsbürger geworden war, Raymond Aron und eben Talcott Parsons. Es fällt schwer, sich eine ähnliche Wiederentdeckung von außen für einen Autor wie Emil Durkheim in Frankreich vorzustellen. Die neu gewonnene Aura Max Webers wurde für uns noch dadurch verstärkt, dass er eher als soziologischer Kosmopolit, denn als deutscher Soziologe wiederbelebt wurde. Für mich war es daher ein Schlüsselerlebnis, als ich Jahre später in Berlin erfahren musste, wie unfair man mit dem Autor der protestantischen Ethik im Institut für Soziologie umsprang, als dort die obligatorischen Kapitalkurse eingeführt wurden. Diese Kurse bestanden aus einer Vorlesung und einem dreistündigen Seminar. Sie wurden freilich nie so populär wie die Marx-Kurse des philosophischen Seminars, die noch länger dauerten und noch rigider organisiert waren. Später wurde im Institut für Soziologie neben dem Kapitalkurs ein Seminar über Marx und Max Weber als Pflichtveranstaltung ins Grundstudium aufgenommen. In diesem Duell hatte Max Weber freilich nie eine Chance. Wie ein vorher abgesprochenes, durch Bestechung der Schiedsrichter arrangiertes Fußballmatch, ging es stets 5-0 für Karl Marx aus. Ich kannte Max Weber mittlerweile zu gut, um dieses Ergebnis für angemessen zu halten. Und so schlug ich wenigstens ein Rückspiel vor, um den Spielverlauf realitätsgerechter zu gestalten. Ich wagte nicht zu behaupten, noch nicht, dass eigentlich Max Weber gewinnen müsse, aber ich legte die Möglichkeit einer knappen Niederlage, wenn nicht eines Unentschiedens, nahe. Als dies vom Institutsrat entrüstet abgelehnt wurde, wollte ich ein Alternativseminar veranstalten. Dies konnte man nicht ablehnen, schließlich herrschte noch Lehrfreiheit, aber man akzeptierte nicht, das Seminar in den obligatorischen Studienplan aufzunehmen. Dies war der Moment, in dem ich meinen Glauben an die reine Lehre endgültig verlor. Andere Soziologen, die sich der Marx-Orthodoxie ebenfalls entziehen wollten, gingen weitaus geschickter vor als ich. Da in Berlin Talcott Parsons und mit ihm der gesamte Strukturfunktionalismus als der US-amerikanische Imperialismus in soziologischer Verkleidung verteufelt wurden, präsentierten meine Kollegen nicht ganz zu Unrecht die Ethnomethodologie als den Intimfeind des Funktionalismus und konnten so einer nicht-marxistischen Soziologie eine Nische bauen. Auf diese Weise erreichten der Linguistic Turn oder die kulturalistische Wende in den Sozialwissenschaften Berlin ziemlich früh, durch ein theoriepolitisches Tarnmanöver. Als Harold Garfinkel und Aaron Sikorell und später auch Irving Goffman nach Berlin kamen, feierten sie große Erfolge. Heute kann ich kaum noch verstehen, in welchem Ausmaß und mit welcher Intensität marxistische Überzeugungen das Bild der Sozialwissenschaften noch vor wenigen Jahrzehnten zu prägen vermochten. Für uns zählten keine Wirtschaftswissenschaften, sondern nur die politische Ökonomie. Die Völkerkunde war eine Nazi-Disziplin, die Ethnologie eine Magd des Imperialismus, die einzig korrekt betriebene Geschichtswissenschaft folgte den Prinzipien des historischen Materialismus und im dialektischen Materialismus verkörperte sich die Philosophie schlechthin. An einer Kultur des politischen Kompromisses war ich lange Zeit ebenso wenig interessiert wie die meisten meiner Studiengenossen. Erst heute, nach der Lektüre von Norbert Freis, großer Studie über die bundesrepublikanische Vergangenheitspolitik und von Daniel Goldhagens misslungenem, aber notwendigem Buch über Hitlers willige Vollstrecker, erst heute erinnere ich mich wieder daran, dass wir in den 60er Jahren mit unseren Eltern zwar über Faschismus und Imperialismus stritten, im Grunde genommen der älteren Generation aber kaum Fragen nach dem Alltag unter dem Nationalsozialismus stellten. Wurde dieses selbst auferlegte Frageverbot nicht von einer ganzen Generation geteilt? Es muss doch seine Gründe haben, warum die Tagebücher Viktor von Klemperers so spät publiziert wurden und warum Goldhagens Buch eine solch breite Resonanz gerade bei jüngeren Lesern gefunden hat. Auf einmal werden Fragen gestellt, die in der Generation der 68er nicht gestellt wurden. Alltag war für uns kein Thema. Die Entdeckung der Alltagsgeschichte hatte deshalb weitreichende politische Konsequenzen, über den engeren Bereich der Historiografie hinaus. Im Grunde genommen markierte sie im Feld der wissenschaftlichen Disziplinen den Übergang von der 68er-Politik zur Politik der Grünen und der Alternativen. Im Bereich der Soziologie bedeutete dies nicht nur den Abschied von den Großtheorien, lange bevor die Postmoderne das Ende der großen Erzählungen verkündet hatte. Es galt, die ideologischen Ambitionen der Soziologie zurechtzustutzen. War es nicht eine frühe Warnung gewesen, dass Kant, der Begründer des Faches, die Soziologie nicht nur in eine soziale Bewegung, sondern in eine Sozialreligion überführt und schließlich sich selbst dem Wahnsinn nahe zu ihrem hohen Priester aufgerufen hatte? Ich machte 1972 den Vorschlag, die Soziologie als Hauptfach und damit auch das Diplom abzuschaffen. Stattdessen sollte die Soziologie in vielen akademischen Feldern von einer lästigen Pflichtübung zu einem ernstgenommenen Nebenfach werden. Das Entzücken der Profession über diesen Vorschlag hielt sich in Grenzen, auch wenn ich privat viel Zustimmung dafür erhielt. Die Einführung des Diploms, die den Irrglauben nahelegte, es gäbe so etwas wie den Beruf des Soziologen, war zugegebenermaßen der Erbsündenfall des Faches gewesen. Aber da diese Sünde nicht nur aus der Welt zu schaffen war, musste man wohl oder übel mit ihren Folgen leben. Diese Skepsis gegenüber dem eigenen Fach, für das ich mich inzwischen habilitiert hatte, war nur die Kehrseite der Medaille. Auf der Vorderseite stand die wachsende Entfremdung vom sozialistischen Denken und eine immer größere Ideologienscheu, für die Daniel Bells End of Ideology die damals vielleicht etwas vorschnelle, aber zu unserer Stimmungslage passende Formel lieferte. Unverantwortlich dafür war eine Erfahrung, die man als Irritation durch den Konservatismus beschreiben kann. Sie ging zunächst einmal auf das Konto Helmut Schelskis, der in Münster der Mitbetreuer meiner Dissertation gewesen war. Schelski war vielleicht der autoritärste Lehrer, den ich je kennengelernt habe und zugleich von unmittelbar beeindruckender Autorität. Durch ihn lernte ich das Denken eines Hans Freier und Arnold Gehlen kennen und lernte, dass man Fichte gelesen haben musste, um diese modernen Fichteaner wirklich zu verstehen. Karl Schmidt, obwohl in der Nähe wohnend, war in Münster damals viel weniger präsent als später in Berlin, wo ihn linke Feinde wie Jakob Taubes überraschend als ihren Wahlverwandten entdeckten. Die Irritation durch den Konservatismus war noch in anderer Hinsicht nützlich. Vermutlich war der Kunst- und Literaturunterricht, den ich in der Schule hatte, dafür verantwortlich, dass ich lange Zeit glaubte, zwischen künstlerischer Moderne und demokratischer Haltung bestehe ein urwüchsiger Zusammenhang. Als mich der Zauberberg zum ersten Mal in seinen Bann zog, wusste ich noch nichts davon, dass Thomas Mann zuvor die Betrachtungen eines Unpolitischen geschrieben hatte. Ezra Pound war der geniale Copy-Editor von The Wasteland und nicht der zum Faschismus verführte Verfasser der Pisan Cantos. Und Weinhaus Wolf wurde nicht dadurch zum schlechten Prosastück, dass Gottfried Benn später in Rundfunkansprachen die Machtergreifung der Nationalsozialisten als evolutionäre Notwendigkeit bezeichnete. Erst allmählich kam die Wahrheit ans Licht. Die künstlerische Moderne war in ihrem Kern keineswegs demokratisch. Sie war vielmehr, jedenfalls zu großen Teilen, politisch autoritär orientiert. Und ihre Vertreter wurden in vielen Fällen, die wehtaten, eine leichte Beute totalitärer Verführer. In Deutschland fiel dabei eine Haltung ins Gewicht, die mit Südsehnsucht, antiken Rezeptionen und Rom-Fantasien zusammenhing. Latinität war dafür das Kennwort. Wer sich von den deutschen Nationalsozialisten endlich doch abgestoßen fühlte, der konnte sich immer noch vom italienischen Faschismus faszinieren lassen. Gottfried Benn wie Ernst Jünger sind Beispiele dafür, dass es nach 1934, dem Jahr des Röhmputsches, der einigen Sympathisanten die Augen öffnete, dass es nach 1934 viele Intellektuelle in Deutschland gab, die gerne Faschisten geblieben wären, wenn es die Nazis nur gestattet hätten. Solche Unterscheidungen zu treffen, habe ich in Münster gelernt. Dazu mussten freilich konservative Temperamente wie Gehlen, Schelsky und Freier noch präsent sein. Heute, so scheint mir, steht Soziologiestudenten eine solche Erfahrung kaum noch zur Verfügung. Ich glaube nicht, dass dies eine Berliner Besonderheit ist. Während der Rechtsradikalismus wieder in die Parlamente einzieht, ist der politische Konservatismus keine intellektuelle Herausforderung mehr. In Berlin ging es nach der Distanzierung vom institutsoffiziellen Marxismus darum, eine soziologische Nische zu finden. Ich entschied mich für die Literatursoziologie. Die Belles Lettres hatte ich schon immer gemocht. In Melancholie und Gesellschaft spielten literarische Quellen eine große Rolle. Und mit Vergnügen zitierte ich das Marx- und Engels-Wort, dass Balzac ein weitaus besserer Soziologe und Historiker gewesen war als alle Profis vom Schlage eines Guizot et tutti quanti. Irgendetwas aber schien mit der Literatursoziologie nicht zu stimmen. Es gab hier eine ärgerliche Alternative zweier intellektueller Optionen. Auf der einen Seite gab es einen Autor, der einem das genaue Rezept lieferte, wie man bei der soziologischen Analyse literarischer Werke zu verfahren habe. Trotz seines methodologischen Selbstbewusstseins aber blieben die Ergebnisse, die er präsentierte, unbefriedigend. Der zweite Autor dagegen verblüffte und entzückte durch den Charme seiner Analysen. Instinktiv ahnte man, er hatte recht. Das Problem war, er konnte einem nicht vermitteln, wie er zu seinen Ergebnissen gekommen war. Den ersten Autor konnte man nachahmen, den zweiten musste man bewundern. Der erste war ein trockener Lehrer, der zweite war ein wahrer Künstler. Vom ersten hätte man zu gerne lernen mögen, wie der zweite arbeitete. Aber das war unmöglich. Sie mochten einander nicht. Der erste Autor war Georg Lukács, der zweite war Theodor Adorno. Ich hörte nicht auf, Adorno zu lesen, aber die Literatursoziologie gab ich fürs Erste auf. An dieser Stelle möchte ich in Erinnerung rufen, wie sehr Immigration und Rückwanderung die geistigen Auseinandersetzungen im Westen Deutschlands entscheidend beeinflussten. Hinzu aber kam in diesem Fall, dass das, was moralisch bedenklich war, sich intellektuell als Vorteil erwies. Die misslungene Entnazifizierung, der Widerstand gegen die Re-Education und die damit verbundene Rehabilitierung der geistigen Eliten der Vorkriegszeit. Die spannungsreichen Kontroversen der Gebliebenen und der Vertriebenen, der Mitläufer und der Immigranten, der Kollaborateure und der Widerständler trugen dazu bei, Kunst und Wissenschaft in der Bundesrepublik spezifisch innovative Züge zu verleihen, die sie international anschlussfähig machten. Es genügt in der Philosophie an eine Konstellation von Denkern wie Jaspers, Heidegger, Löwit und Hannah Arendt zu erinnern, in den Sozialwissenschaften an die Provokationen zu denken, die Arnold Gehlen, Helmut Schelsky, Adorno und Helmut Plessner auslösten. Zu wechselseitigem Abscheu und wechselseitiger Faszination zugleich. In diesem Kontext spielte die philosophische Anthropologie eine große Rolle. Keine Disziplin, aber ein wichtiges Feld für Außenseiter. Die philosophische Anthropologie ist eine deutsche Spezialität, wenn nicht eine deutsche Kuriosität geblieben. Ausländischen Kollegen kann man sie nur schwer erklären. Und wenn man es versucht, dann beschreibt man sie am besten als eine Art von Existenzialismus, ohne den Smart Set, der diesen im Frankreich der Nachkriegszeit so attraktiv und öffentlichkeitswirksam machte. In Deutschland gab es kein Saint-Germain, nirgends ein Café wie das De Margaux und erst recht keine Sängerin wie Juliette Gréco. Es gab kein intellektuelles Herrscherpaar wie Sartre und Simone de Beauvoir. Doch könnte ein interessantes Projekt darin bestehen, die Entwicklung der deutschen und der französischen Sozialphilosophie unmittelbar vor und nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Gegenüberstellung des Couple Infernal auf der einen Seite und des rätselhaften Paares Martin Heidegger und Hannah Arendt auf der anderen miteinander zu vergleichen. Der Begriff philosophische Anthropologie bezog sich auf das Projekt einer allumfassenden Wissenschaft vom Menschen, eines tiefen, oft grüblerischen Nachdenkens über die Conditio Humana, dessen Unterton meist von lustvoller Tragik geprägt war, so als ob man dabei Richard Wagners Götterdämmerung hörte. Eine Folge jenes deutschen Kulturpessimismus, dessen Entstehung im 19. Jahrhundert und dessen verheerende politische Folgen Fritz Stern so meisterhaft analysiert hatte. Vielleicht wäre es nicht nur von Intellektuellem, sondern auch von politischem Vorteil gewesen, die philosophische Anthropologie in Deutschland hätte stärker an Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht angeknüpft. Ein wahrhaft menschliches, weil mitfühlendes und ironisches Buch. Arnold Gehlen schrieb mit einem durch sein polemisches Temperament in Schwung gehaltenen Stil, der die Lektüre seiner Bücher noch heute kurzweilig macht. Gehlen war Nazi gewesen, aber das intellektuell Aufregende an ihm war, dass man es bei ihm, wenn man die bekannte Trias Hippolytens von Race, Milieu und Moment zugrunde legt, dass man es bei ihm nicht mit einer rassentheoretischen Anthropologie, sondern mit einer Milieutheorie und einer ausgesprochen skeptischen Geschichtsphilosophie zu tun hatte. Auch hielt sich Gehlen von der tragischen Ontologie eines Martin Heidegger ebenso fern wie von den kosmischen Spekulationen eines Max Scheler und entwickelte stattdessen, was er mit feiner Ironie eine empirische Philosophie nannte. Das heißt, er versuchte in seiner Theorie, die ihre Wurzeln in der deutschen Philosophie, vor allem im spekulativen Denken Fichtes hatte, er versuchte in diese Theorie die Ergebnisse der Ethologie und anderer biologischer Fächer und darüber hinaus Ergebnisse der angloamerikanischen und der französischen Ethnologie zu integrieren. Etwas Schillerndes und Unfassbares war an Gehlen, das sich einfachen Etikettierungen entzog. Dazu musste man ihn freilich gelesen haben. Ich erinnere mich noch, als Lehrstuhlassistent hatte ich in den Veranstaltungen des Ordinarius anwesend zu sein. Ich erinnere mich noch an die erste Vorlesung zur philosophischen Anthropologie, die Dieter Klasens an der Freien Universität Berlin hielt. In Münster war dies eine Selbstverständlichkeit gewesen, in Berlin wirkte es exotisch. Als Klasens den Namen Gehlen zum ersten Male erwähnte, hörte ich, wie ein Student halblaut einen Kommilitonen fragte: Gehlen, wer ist denn das? Irgend so ein Faschist, war die Antwort. Beruhigt legte der erste Student den Kugelschreiber aus der Hand. Als ich zusammen mit Henning Ritter die Reihe Hanse Anthropologie konzipierte, benutzten wir den Begriff Anthropologie im weitestmöglichen Sinn und versuchten gleichzeitig, uns von seinen allzu deutschen Konnotationen zu lösen. Als Erste veröffentlichten wir in deutscher Sprache die Bücher von Philippe Ariès und Georges Canguilhem, Georges Devereux und Marcel Mauss, Edmund Wilsons Abbitte an die Irokesen und Gaston Bachelards Bildung des wissenschaftlichen Geistes. Wir brachten Michel Foucault auf Deutsch heraus, als er noch ein ziemlich obskurer Autor war, und publizierten eines seiner besten und bis heute am wenigsten gelesenen Bücher, Die Geburt der Klinik. Wir mochten Außenseiter wie Philippe Ariès, der sich selbst einen Sonntagshistoriker nannte. Wir schätzten die Idiosynkrasie des Psychoanalytikers und Ethnologen Georges Devereux, der mit seinem Traktat Angst und Methode in den Sozialwissenschaften einen modernen, ganz unkartesianischen Discours de la Méthode geschrieben hatte. Und besonders bewunderte ich Georges Canguilhem, den Wissenschaftshistoriker und Nachfolger Gaston Bachelards an der Sorbonne. Selbst in Frankreich blieb er stets im Hintergrund, in Deutschland bis heute ein Unbekannter, der am meisten unterschätzte Wissenschaftshistoriker überhaupt. Auch wenn wir uns vor einer zu expliziten Programmatik hüteten, im Rückblick lässt sich erkennen, dass die Reihe Hansa Anthropologie ihren Beitrag zur Historisierung der Anthropologie wie zur Anthropologisierung der Geschichte leistete, die auch in Deutschland das innere Gefüge der Human- und Sozialwissenschaften veränderte. Wir fühlten uns dabei nicht als die Verfechter einer bestimmten Wissenschaftstheorie, sondern versuchten auf eine eher spielerische Weise neue Blickwinkel auf die Wissenschaften vom Menschen zu eröffnen. In Seminaren, in denen mir der marxistische Jargon der Studenten mehr und mehr auf die Nerven ging, überredete ich einige von ihnen, endlich Claude Lévi-Strauss, Foucault und Derrida zu lesen. Sie fuhren nach Paris, einige lernten sogar Französisch und kehrten mit einer neuen Ideologie zurück. An die Stelle der Haupt- und Nebenwidersprüche waren die epistemologischen Brüche getreten. Die zerstörerischen Folgen des Dekonstruktivismus wurden bereits sichtbar. Was die Sozialwissenschaften zu dieser Zeit für mich bedeuteten, kann ich Ihnen am besten an einem Gedicht verdeutlichen. An Winston Hughes Ordens Hermetic Decalogue, der Underwich Liar beschließt, den reaktionären Traktat für unsere Zeit, der 1946 in Harvard geschrieben wurde. Thou shalt not do as the dean pleases. Thou shalt not write thy doctor's thesis on education. Thou shalt not worship projects, nor shalt thou or thine bow down before administration. Thou shalt not answer questionnaires or quizzes upon world affairs, nor with compliance take any test. Thou shalt not sit with statisticians, nor commit a social science. Diese Vorschriften hatte ich mehr oder weniger befolgt. Mit einer Ausnahme, wie die meisten Mitglieder meiner Generation, hatte ich mich auf so manchen Quiz über die Dinge dieser Welt eingelassen, ohne viel von der Welt gesehen oder verstanden zu haben. Im Herbst 1979 wurde ich eingeladen, ein Jahr am Institute for Advanced Study in Princeton zu verbringen. Damals hieß es übrigens noch The Institute for Advanced Study, bevor der jetzige Direktor Philip Griffiths herausfand, dass der Gründername viel bescheidener lautete, Institute for Advanced Study. Das Institut kann sich diese Bescheidenheit leisten, sein Name ist längst zum Markenzeichen geworden. Am Institut gewannen die Sozialwissenschaften für mich auf einmal eine neue, in eindrucksvollen Persönlichkeiten verkörperte Identität. Clifford Geertz, Albert Hirschmann und bald darauf auch Michael Walzer bildeten die Fakultät der School of Social Science. Mein Arbeitszimmer übernahm ich von Quentin Skinner. Auf einmal befand ich mich, so kam es mir vor, in einem ideologiefreien Raum, in dem die Sozialwissenschaften wie selbstverständlich in hermeneutischer Manier betrieben wurden. Dabei täuschte die Idylle. Die School of Social Science war erst nach großen Widerständen gegründet worden. Und was mir als das wahre Zentrum der sozialwissenschaftlichen Welt erschien, das war in Wirklichkeit, wenn auch auf höchstem Niveau, die Peripherie. Hier herrschten ein Geist der Toleranz und eine spielerische Entdeckungsfreude, die mich überwältigten. Ich verstand, was der Institutsgründer Abraham Flexner sich erträumt hatte, als er eine Institution beschrieb, in der niemand lehrte und alle voneinander lernten. Die School of Social Science wurde für mich im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Schule der Sozialwissenschaften. Zu den Ritualen der Schule gehörte das Thursday Luncheon Seminar, ein auf den ersten Blick höchst sympathisches, sociables, dabei im Grunde genommen angsterregendes Arrangement, das mich an das Wort des französischen Abbé Lacordaire erinnerte, es gäbe nichts Schreckliches auf der Welt, als zu Menschen zu sprechen, die eigentlich in Ruhe ihr Essen verzehren möchten. Man hielt seinen Vortrag over lunch. Und wenn nach 10 Minuten noch das Klappern des Bestecks auf den Tellern zu hören war, dann hätte man auch aufhören können, man hatte nicht bestanden. In den 3 Vorträgen, die ich in Princeton hielt, denn aus dem geplanten 1 Jahr sollten schließlich 3 Jahre werden, beschäftigte ich mich mit Problemen, die bis heute für mich eine Rolle spielen. Und das werde ich jetzt abkürzen, das hat auch Herr Müller-Dohm schon erwähnt. Es ist einmal das Verhältnis von Literatur und Soziologie, die 3 Kulturen. Es ist das Verhältnis der Soziologie zur Nazizeit und es ist drittens schließlich die Querverbindung zwischen deutscher und französischer Soziologie, die mich nicht mehr losgelassen hat und die übrigens auch zu praktischen Folgen geführt hat. Und es war diese Beschäftigung mit der engen Verzahnung der Wahlverwandtschaft, wie ich es genannt habe, der gefährlichen Wahlverwandtschaft von deutscher und französischer Soziologie, die mich dazu gebracht hat, auch in meinen praktischen Projekten, wo immer möglich, einen deutsch-französischen Konsensus oder sogar eine formale Kooperation zwischen beiden Ländern anzustreben. 1984 verließ ich Princeton. 1986 wurde ich Rektor des Wissenschaftskollegs zu Berlin, einem Institut for Advanced Study, dessen Strukturmerkmal nicht zuletzt darin besteht, ohne interne Grenzziehungen Sozial-, Natur- und Geisteswissenschaften in einen alltäglichen Kontakt miteinander zu bringen. Und dann kam 1989 das Annus Mirabilis der europäischen Nachkriegsgeschichte. Mitteleuropa wurde auf einmal, in Berlin konnte man dies hautnah miterleben, von einem Slogan zu einer Realität. Was mich dabei am meisten beeindruckte, war die Asymmetrie in der gesellschaftlichen Rolle und der öffentlichen Anerkennung des Intellektuellen in Ost und West. Im Europa des gemeinsamen Marktes hatte längst der Experte die Oberhand gewonnen. Es gab keinen großen Bedarf mehr an dem, was Paul Valéry um die Jahrhundertwende Geistespolitik, Politique de l'Esprit, genannt hatte. Das Ende des Kommunismus dagegen war auch, jedenfalls am Anfang, eine Wiederkehr des Intellektuellen, im Osten Europas jedenfalls. Man musste schon in die Zeit der Dreyfus-Affäre zurückgehen, um eine Konstellation wiederzufinden, in der Intellektuelle eine ähnlich wirksame Rolle spielten wie in Osteuropa Václav Havel, György Konrad, Bronislav Geremek und Milan Kundera, Czesław Miłosz und Andrzej Pleszu. Was aber hieß Osteuropa? Indem sie hartnäckig den Begriff Mitteleuropa dagegen hielten, formten Intellektuelle aus einer semantischen Opposition eine politische Bewegung. Die Vagheit des Begriffs, der wie eine ferne Utopie klang, in Deutschland kam einem Oswald Wieners Romantitel Die Verbesserung von Mitteleuropa in den Sinn, diese Vagheit war der Mobilisierung einer politischen Dissidenz förderlich. Mitteleuropa hatte viel Kultur, viel Mitkultur und fast gar nichts mit Geografie zu tun. Es handelte sich um eine Idee, die zu ihrer Propagierung einer dauernden hermeneutischen Anstrengung bedurfte. Dies erklärt, warum beim Umsturz in Mittelosteuropa Lyriker und Romanciers, Künstler, einige Sozialwissenschaftler, viele Historiker eine solch bedeutende Rolle spielten. Unterstützt von der ausgesprochen sichtbaren Hand Michail Gorbatschows, schufen sie eine Kultur des Konflikts, die entscheidend dazu beitrug, die Ancien Regime zu stürzen. Ihr Kampf für die Menschen- und Bürgerrechte, dieses klassische Engagement der aufgeklärten europäischen Intellektuellen, verlieh diesen Wissenschaftlern und Künstlern eine politische Aura, wie sie im Westen seit langem kein Intellektueller mehr besessen hatte. Die friedlichen Revolutionen im Osten, so schien es, waren auch ein Sieg der Kultur über die Gewalt. Vor allem der Prager Herbst war ein wunderbares Beispiel dafür, wie wirkungsvoll aus Ästhetik Moral und wie schnell aus Moral Politik werden konnte. 1989 war ich der Überzeugung, dass wir in Europa in den kommenden Jahren den Kampf zweier politischer Kulturen erleben würden. Moralisten im Osten, die über hohen ethischen Kredit, aber über wenig Erfahrung verfügten, würden im Westen Experten gegenüberstehen, die über viel Erfahrung verfügten, an moralischen Fragen aber nur ein geringes Interesse zeigten. Dieser Zusammenstoß zwischen den Moralisten und den Experten würde zu einem bestimmenden Element der gesamteuropäischen Politik werden. In dieser Voraussage habe ich mich gründlich getäuscht. Mein Szenario blieb bestenfalls bis zu den zweiten demokratischen Wahlen in den Ländern Mittel- und Osteuropas realitätsnah. Dann wurde auch hier deutlich, dass es sich weniger um einen Ost-West-Konflikt als um einen Ost-Ost-Konflikt handelte. Innerhalb der neuen Demokratien stritten die Moralisten und die Experten miteinander, bis endlich die Experten gewannen. Auch dies erklärt, warum nach dem Fall des Kommunismus in vielen Ländern die ehemaligen Kommunisten bald wieder an die Macht gelangten. Leicht hätte ich zu einer realitätshaltigeren Prognose kommen können, hätte ich mich an Max Webers Diktum von der notwendigen Veralltäglichung des Charismas erinnert. In den Entwicklungen nach 1989 spielten die Intellektuellen der ehemaligen DDR mit wenigen Ausnahmen eine nicht eben glanzvolle Rolle. Ich habe darüber in einem Essay Folgen einer unerhörten Begebenheit berichtet und will das Gesagte hier nicht wiederholen. Leicht hätte sich das Wissenschaftskolleg nach 1989 verstärkt deutsch-deutschen Problemen zuwenden können. Wir haben dies nicht getan. Stattdessen haben wir uns darum bemüht, in Europa für Europa tätig zu werden, durch tätige Mithilfe bei der Schaffung lokaler Wissenskulturen. Darauf komme ich im abschließenden Teil meines Vortrags zu sprechen. Zunächst aber will ich noch einmal kurz die intellektuelle Lage skizzieren, in der wir uns 1989 in Berlin befanden. Sie war durch eine Mischung von Verwirrung und Selbstgefälligkeit charakterisiert. Zwei Episoden mögen dafür als Beispiel dienen. Im Wissenschaftskolleg, das zu Ehren des großen Berliner Bürgermeisters in die nach ihm benannte Wissenschaftsstiftung eingebettet ist, wollten wir im November 1989, etwas verspätet, denn er wurde im Juli geboren, den 100. Geburtstag Ernst Reuters feiern. Und Willy Brandt hatte zugesagt, dabei den Gedenkvortrag zu halten. Im Frühsommer 1989 fuhr ich nach Bonn, um mit ihm das genaue Thema zu verabreden. Schließlich sagte Willy Brandt: Lassen Sie mich ein Thema formulieren, das mir Möglichkeiten der Improvisation offen lässt. Ich möchte über das Thema sprechen: politische Reaktionen auf unvorhergesehene historische Veränderungen. Das war, wie gesagt, im Sommer 1989. Und im November des gleichen Jahres kam Willy Brandt ans Wissenschaftskolleg und sprach, vor wenigen Tagen war die Mauer gefallen, über politische Reaktionen auf unvorhergesehene historische Veränderungen. Jedermann führte die Wahl des Themas auf eine Ad-hoc-Formulierung zurück. Und ich musste die Zuhörer über die Vorgeschichte der Themensuche und Themenfindung aufklären. Willy Brandt sprach, wie nicht anders zu erwarten, über die Mauer. Er sprach über Berlin und über Deutschland und über die vergangene und die künftige Deutschlandpolitik. Aber darüber sprach er nur kurz. Den größten Teil seines Vortrags widmete er nicht dem West-Ost, sondern dem Nord-Süd-Problem. Er sprach über seine Arbeit in der Brundtland-Kommission und er erinnerte seine Zuhörer nachdrücklich daran, dass es für Europa in diesem glücklichen Augenblick darauf ankam, im Enthusiasmus bescheiden zu bleiben und die armen Länder der außereuropäischen Welt nicht zu vergessen. Auf uns alle, nicht zuletzt auf die nicht-europäischen Fellows des Wissenschaftskollegs, machte dieser Vortrag einen unvergesslichen Eindruck. Als ein Jahr später deutlich wurde, trotz Margaret Thatchers offenem Ressentiment und François Mitterrands kaum verhülltem Widerstand, dass die deutsche Vereinigung nicht mehr aufzuhalten war, da luden wir eine Reihe von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ins Wissenschaftskolleg ein, um über die Zukunftschancen des bald vereinten Deutschland miteinander zu diskutieren. Eine eindrucksvolle Gruppe versammelte sich. Chairpersons von Coca-Cola und General Motors waren dabei, Vorstandsvorsitzende großer deutscher Banken, bedeutende deutsche und amerikanische Ökonomen und Detlef Rohwedder, der später die Treuhand leiten und schließlich ermordet werden sollte. Die Diskussion hätte leicht langweilig werden können, weil der Konsens so einhellig war. In ein paar Jahren, einige sagten in zwei, andere sagten in vier Jahren und wurden sofort als Pessimisten gescholten, würde die Wirtschaft in ganz Deutschland blühen und von Unterschieden zwischen Ost und West würde nicht mehr viel zu spüren sein. Es wirkt ja heute manchmal so, als ob sich nur Helmut Kohl geirrt hätte. Ich denke, es ist wichtig, daran zu erinnern, dass der Kanzler in ziemlich guter Gesellschaft ist mit seiner falschen Prognose. Die Debatte hätte ausgesprochen langweilig sein können, wenn nicht Thomas Kuczynski anwesend gewesen wäre. Sohn von Jürgen Kuczynski und ebenfalls Wirtschaftshistoriker, der innerhalb der Akademie der Wissenschaften der DDR sein eigenes Institut geleitet hatte. Er widersprach den am Tisch versammelten Optimisten und den Pessimisten und sagte voraus, im Osten würde es zu einer massiven Deindustrialisierung, zu hoher Arbeitslosigkeit und später unweigerlich auch zu sozialen Unruhen kommen. Im Rückblick hatte er recht, wenn auch aus falschen Gründen. Thomas Kuczynskis Voraussagen beruhten eher auf diffusen ideologischen Annahmen als auf ökonomisch präzisen Analysen. Aber recht hatte er. Zwei Jahre später hatten sich die Voraussagen aller im Kolleg Versammelten als falsch erwiesen. Mit einer Ausnahme, der von Thomas Kuczynski. Doch nur ein Mitglied der Gruppe hat in der Zwischenzeit seinen Job verloren, Thomas Kuczynski. Dies war die Zeit der starken Selbstgefälligkeiten, die in Francis Fukuyamas Voraussage vom Ende der Geschichte, das heißt vom unausweichlichen Triumph des westlichen Kapitalismus und der Demokratie, ihren Höhepunkt fand. Zur großen Befriedigung des amerikanischen State Department wurde diese Botschaft weltweit aufgegriffen und beeinflusste fortan die Foreign Affairs, nicht nur in den USA. Man wurde an die Kindheitserinnerungen Arnold Toynbees erinnert, die sich mit Königin Victorias diamantenem Kronjubiläum im Jahre 1897 verbanden. I remember the atmosphere, schreibt Toynbee. It was, well, here we are on top of the world, and we have arrived at this peak to stay there forever. There is, of course, a thing called history, but history is something unpleasant. It happens to other people. 1989 war der historische Augenblick, in dem die Sozialwissenschaften gescholten und zugleich umworben wurden wie nie zuvor. Den Sozialwissenschaften wurde vorgeworfen, das Ende der kommunistischen Regime nicht vorausgesagt zu haben, mit wenigen bedeutsamen Ausnahmen. Voir pour savoir, savoir pour prévoir, prévoir pour prévenir. Die Worte Auguste Comtes, des Disziplinengründers, wurden mit maliziösem Lächeln zitiert. Und die Witzworte nahmen kein Ende über die Sozialwissenschaftler, die nichts voraussehen und hinterher alles besser wissen. Doch dieser Spott verhinderte nicht, dass gleichzeitig große Hoffnungen in die Sozialwissenschaften gesetzt wurden. Wenn sie auch nicht dazu getaugt hatten, um eine Revolution vorauszusehen oder gar zu befördern, sie waren immer noch gut genug, um in Zeiten des Umbruchs Normal Science zu treiben. Deutschland, das neu zusammenwuchs, war ein einziges soziologisches Labor. Und wo hätten Soziologen besser experimentieren können als in den Ländern Osteuropas, in welche nun der Markt und die Demokratie und zum Teil auch der Rechtsstaat eindrangen? So kam der Boom in den Transformationsstudien zustande, der größten Industrie vielleicht, die je in den Sozialwissenschaften existiert hat, selbst wenn man ihre Nutzung zu Zeiten des Heißen und des Kalten Krieges in Rechnung stellt. Sehr schnell aber erinnerte mich dieser Boom an eine Episode, die ich in Sören Kierkegaards Berliner Tagebuch gelesen hatte. Kierkegaard war bekanntlich nach Berlin gekommen, um Hegel zu hören. Er verließ Hegel nicht zuletzt, weil er Hegel gehört hatte. Kierkegaard wohnte am Gendarmenmarkt. Eines Tages ging er in einer ihm bis dahin unbekannten Straße spazieren und sah über einem Laden ein Schild hängen, schmutzige Wäsche zu waschen. Er lief nach Hause, packte ein Bündel schmutzigen Unterzeugs zusammen und brachte es in den Laden, wo er erfahren musste, dass man dort keine schmutzige Wäsche wusch, sondern das Schild verkaufte. So kamen mir die Transformationsstudien vor. Sie gaben vor, Wäsche zu waschen, aber in Wahrheit verkauften sie das Schild. Nach dem Fall des Kommunismus sah ich im Umgang mit Mentalitätsbrüchen und im Ausgleich von Mentalitätsdifferenzen die größten Herausforderungen für die europäische Politik und für die Sozialwissenschaften in Europa. Ich benutzte den Ausdruck Politik der Mentalitäten, der Histoire des Mentalités nachgebildet war, um deutlich zu machen, dass es jetzt nicht um die Anwendung bekannter Methoden zur Lösung kurzfristiger Probleme ging, sondern um die Notwendigkeit, ein neues Instrumentarium für die Lösung bis dahin unerhörter Probleme zu finden. Im Geiste dieser Politik der Mentalitäten begann das Wissenschaftskolleg beim Aufbau neuer und bei der Unterstützung bestehender Institutionen in Mittel- und Osteuropa zu helfen. Dazu gehören das Kollegium Budapest, das New Europe College in Bukarest, das gerade den Hannah-Arendt-Preis erhielt, die Bibliotheca Classica in St. Petersburg, dies allesamt Neugründungen, und die Graduate School for Social Sciences an der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau. Immer bestand unser Ziel in der Stärkung lokaler Wissenskulturen. Wir gingen nirgends hin, um zu belehren. Wir wollten von anderen lernen. Wir hüteten uns vor bilateralen Arrangements. Die Institutionen, die wir gründeten oder die wir unterstützten, ich sollte Ihnen vielleicht doch eine Größenordnung sagen, das bedeutet in Budapest ein Fundraising bis jetzt von etwa 20 Millionen Mark. Wir wollten von anderen lernen, wir hüteten uns vor bilateralen Arrangements. Die Institutionen, die wir gründeten oder die wir unterstützten, wurden in der Regel von mehreren europäischen Partnern getragen. Unsere Fundraising-Strategie bestand darin, private und öffentliche Unterstützungen miteinander zu kombinieren. Auf diese Weise ließ sich nämlich zwanglos zeigen, worin das Wesen der Demokratie auch besteht, nämlich im Zusammenspiel des Staates mit den Institutionen der Bürgergesellschaft. Durch diese Erfahrung mit lokalen Wissenskulturen und aus der Einsicht heraus, dass die Trennung Europas nicht nur ein Problem für den Osten, sondern auch ein Problem für den Westen gewesen war, wurden wir für eine wichtige Einsicht sensibilisiert. Schneller als gedacht hatte der historische Wandel auch uns eingeholt. Fast über Nacht wurde die erste Transformation, der Übergang zur Demokratie, zum Markt, zum Rechtsstaat, von einer zweiten, tiefgreifenderen Transformation überlagert, der Veränderung der Demokratie und des Marktes. Ich überspringe jetzt ein paar Teile, in denen ich zu beschreiben versuche, worin die entscheidenden Veränderungen heute bestehen, worin die Veränderungen bestehen in unseren kulturellen Selbstverständlichkeiten, die sich eben von der Veränderung der Arbeitsgesellschaft bis hin zu strukturellen Veränderungen des Rechtsstaates und der Wissensgesellschaft beziehen. Wir stehen vor der Notwendigkeit, die Moderne zu überdenken. Wir sind in die zweite Phase der Transformation, den Wandel der Moderne, eingetreten, bevor die erste Phase, der Wandel zur Moderne, abgeschlossen worden ist. Wir haben unsere Nachbarn im Osten eingeladen, sich unseren Demokratien und jedenfalls zu einem gewissen Grade unseren Märkten anzuschließen. Und nun, da sie vor der Tür stehen, müssen sie erleben, dass die Demokratie in ihren Kernländern in eine Krise geraten ist und wir uns verzweifelt bemühen, herauszufinden, wie klassische Funktionen des Marktes unter den Zwängen der Globalisierung noch bewahrt werden können. Dies ist nicht nur die entscheidende Herausforderung an die Politik, dies ist auch die entscheidende Herausforderung an die Sozialwissenschaften. Die Zeit der Großtheorien ist vorbei. Durch die alltägliche Mischung der Genres ist die Konfrontation scharf voneinander absetzbarer Disziplinen und Theorieprogramme schwer, wenn nicht unmöglich geworden. Der Rückgriff auf disziplinäre Identitäten mag noch einen Nutzen für die Verteilung knapper Ressourcen haben und altmodische akademische Hahnenkämpfe befeuern. Geistespolitische Anregungen lassen sich davon nicht mehr gewinnen. In dem Maße, in dem die Konturen seines Werkes verschwimmen und seine fachspezifischen Zurechenbarkeiten sich vervielfachen, gewinnt, so sehe ich es jedenfalls, in den Sozialwissenschaften der Autor als einheitsstiftende Instanz wieder an Bedeutung. Man mag darin eine Annäherung an die Literatur sehen, denn so wie Balzac und nicht ein literaturwissenschaftliches Etikett die Einheit der Comédie humaine ausmacht, verkörpern sich zukunftsweisende sozialwissenschaftliche Theorien in ihren Autoren und sind auf einzelne Lehrsätze nicht mehr reduzierbar. Man kann beispielsweise den Gehalt des Parsonschen Funktionalismus wiedergeben, ohne den Namen Talcott Parsons auch nur zu erwähnen. Robert Mertens Werk dagegen, glaube ich, kann man schwerlich beschreiben, ohne von Merton selbst zu sprechen. Und deshalb ist Merton in meinen Augen moderner. Es vollzieht sich gegenwärtig eine Bedeutungsverschiebung, vielleicht ist es auch eine Rückwärtsbewegung, vom impliziten zum expliziten Autor. Was unter anderem zur Folge hat, dass die besten Lehrbücher, also die Bücher, aus denen man etwas lernen kann, Autobiografien oder autobiografienahe Texte sind. Jedenfalls gilt dies in den anthropologischen Sozialwissenschaften. Ich nenne nur wenige Beispiele: Claude Lévi-Strauss' Tristropique, Clifford Geertz' After the Fact mit dem bezeichnenden Untertitel Two Countries, Four Decades, One Anthropologist und Albert Hirschman's A Propensity to Self-Subversion. Geistesgeschichtlich kann man das Genre bis zu Descartes' Discours de la Méthode zurückverfolgen. Es handelt sich stets um Cogitationes Privatae. Während aber bei Descartes die Suche nach unverbrüchlicher Gewissheit erst zur Formulierung einer provisorischen Moral und dann zur Entmoralisierung der Wissenschaften führt, begnügt man sich jetzt mit dem Auffinden provisorischer Gewissheiten und wird dadurch wieder fähig zur Artikulation moralischer Interessen. Wir brauchen die Werturteilsdebatte nicht zu wiederholen. Und Max Weber ist von allen gelesen. Aber dies hat nicht verhindert, dass in den modernen Sozialwissenschaften die engagierten Temperamente wieder an Bedeutung gewinnen. Nicht der von Weber zu Recht so gehasste Predigerton herrschen, und auch nicht ein aufdringliches Bekennertum, sondern eine Haltung, für die mir kein passenderer Ausdruck einfällt als Moral Awareness, eine Art von moralischer Aufmerksamkeit, die sich vor Fanatismen durch eingebaute Selbstironie hütet. Wenn die modernen Sozialwissenschaften Rat bieten, so liegt dieser, so Clifford Geertz, zwischen Weisheit und Expertise. Die sozialwissenschaftlichen Theorien, von denen hier die Rede ist, sind Theorien mit ausgeprägter Bodenhaftung. Die empirische Sozialforschung oder die anthropologische Feldarbeit davon zu trennen, macht keinen Sinn mehr. Gerade weil hier auch Erlebniszusammenhänge die Erkenntnisgegenstände konstituieren, werden die Karten offengelegt. In der Regel erlebt der Leser die Bildungsgeschichte einer Theorie mit und darf nicht nur, er soll an mögliche Alternativen denken. Das didaktische Engagement ist dabei ebenso offenkundig wie der Wunsch, Fächer dort zu verändern, wo man wirklich etwas ändern kann, im Curriculum. Die Sozialwissenschaften, an die ich denke, bieten systematische Chancen zum wissenschaftlichen Probehandeln. Es sind Möglichkeitswissenschaften. Die hier vorgetragenen skizzenhaften Überlegungen verdanken zwei Autoren besonders viel, Clifford Geertz und Albert Hirschmann. Mit einer Hommage an den Autor von Exit, Voice and Loyalty will ich deshalb auch schließen. Nie werden, davon bin ich überzeugt, Werke und Lebensläufe von Gelehrten aufhören, uns zu faszinieren, in denen kognitives Interesse und moralisches Engagement sich wie selbstverständlich vereinen und wechselseitig stärken. Wir dürfen wieder von den Sozialwissenschaften als Moral Sciences im emphatischen Sinne reden. Albert Hirschmann hat dazu ein wunderbar altmodisches Bekenntnis in seinem Essay Morality and the Social Sciences, A Durable Tension abgelegt, dessen Schluss ich zitiere. Am Ende des so betretenen Weges kann man sich dann eine Sozialwissenschaft vorstellen, die ganz anders ist als die, die die meisten von uns heute praktizieren. Eine moralische Sozialwissenschaft, in der moralische Erwägungen nicht unterdrückt und beiseite gelassen, sondern systematisch der analytischen Argumentation beigemischt werden, ohne dass Schuldgefühle wegen mangelnder Geschlossenheit aufkämen. Die oft und ungezwungen zwischen dem strengen Beweis und der moralischen Forderung hin und her wechselt. Und wo moralische Erwägungen es nicht nötig haben, verstohlen eingeschmuggelt oder unbewusst zum Ausdruck gebracht zu werden, sondern sich mit entwaffnender Offenheit zeigen können. Das wäre ein Teil dessen, was ich mir als Sozialwissenschaft unserer Enkelkinder erträume. Soweit Albert Hirschmann. Dieses altmodische Bekenntnis zu einer Remoralisierung der Moral Sciences wird nicht nur auf Gegenliebe stoßen. Es entspricht so gar nicht der Haltung des gepflegten Zynismus, die unter den klugen Köpfen der deutschen Feuilletons dieser so einzigartigen, sanktionsfreien Räume en vogue ist. Aus meiner praktischen Erfahrung und meinem wissenschaftspolitischen Engagement heraus kann ich Ihnen als Sozialwissenschaftler nichts Besseres empfehlen, als den Traum Albert Hirschmanns ebenfalls zu träumen. Im Forum der Wissenschaft auf Radio Bremen 2 hörten Sie den Mitschnitt eines Vortrags, den Professor Wolf Lepenies am 22. Juni an der Oldenburger Karl-von-Ossietzky-Universität hielt, unter dem Titel Sozialwissenschaften und sozialer Wandel. Sie können den Vortrag auch im Internetangebot von Radio Bremen abrufen. Die Adresse lautet www.radiobremen.de. Schreiben Sie Radio Bremen bitte in einem Wort. Am kommenden Donnerstag hören Sie an dieser Stelle ein Gespräch, das der Radio Bremen-Redakteur Kai Schlüter mit dem Berliner Kulturwissenschaftler und Philosophen Gary Smith über die American Academy in Berlin geführt hat, die in diesem September eröffnet wird.